Abschnitt 50 aus die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Oberton. Die Echinodermen. Es gibt seltsame, augenlose Tiere, die man Stachelhäuter nennt und die deshalb nicht weniger reich an Geheimnis sind, weil der Zoologe sie als niedere Tiere bezeichnet. Je einfacher so ein Lebewesen ist, umso rätselhafter ist es, weil es umso näher steht dem großen Mysterium des Urbeginnes. Diese Stachelhäuter, die Seesterne und Seeigel also, haben einen Kalkpanzer, der mit Nadeln und Haken und Borsten bewehrt ist. Drinnen aber liegen geschützt und geheim die scheuen Organe ihres dunklen, ungewissen Lebens. Und mein Rat ist nun so. Sei wie solch ein Echinoderm. Habe Stacheln und sei widerborstig gegen alle Annäherung. Bewehre dich mit den Spitzen des Hohnes und mit den brennenden Nadeln des Witzes. Und wenn dir einer Gefühl vollkommt, so lache ihm ins Gesicht. Dann wird dich die Welt in deinem Frieden belassen und wird von dir sagen, pfui, der Spötter, dem nichts heilig ist und der an nichts glaubt. Es soll niemand wissen, dass es in deinem Innern dämmert und dass aus der Tiefe die Gemmen einer verlorenen Königskrone schimmern. Arabisches Rauchwerk dämpft betäubend auf. Es steigt auf von dem Altar, an dem der schöne Kaiserknabe Heliogabal zuckenden Menschenopfern die Leibe aufreißt. Mache schnell einen Witz über den Automobilomnibus. Keiner soll die Hölle kennen, die du über ihre asphaltierten Straßen dahin führst. Ende von Abschnitt 50, gelesen von Yassi, Dessau-Roßlau, Juli 24.